Nach dem Bekanntwerden des Datenmissbrauchs von rund 50 Millionen Facebook-Profilen hat das Unternehmen sein Bedauern ausgedrückt. Alle Verantwortlichen seien sich des Ernsts der Lage bewusst. Man sei entsetzt darüber, dass das Unternehmen hintergangen worden sei. Wegen des Datenskandals gerät Facebook immer mehr unter Druck. Mehrere US-Senatoren fordern, dass sich Firmenchef Zuckerberg erklärt. Auch das britische Parlament möchte Zuckerberg vorladen. In der Affäre gibt es nun offenbar auch die erste Klage. Vor dem Bundesgericht in San Francisco machten US-Investoren geltend, dass die Konzernführung sie über die Fähigkeit in die Irre geführt habe, die Daten der Nutzer zu schützen. Die Facebook-Aktie stürzte infolge der Datenaffäre um 7% ab. Wie am Wochenende bekannt wurde, hat die Datenanalysefirma Cambridge Analytica illegal Informationen von rund 50 Millionen Nutzerprofilen abgegriffen. Die Daten hat die Firma genutzt, um personalisierte Wahlwerbung anzubieten. Bei Cambridge Analytica wurde als Konsequenz nun Firmenchef Alexander Nix suspendiert. Facebook hatte auch mitgeteilt, dass es externe Spezialisten mit einer Untersuchung der Affäre beauftragt hat. Zuvor wurde die Zusammenarbeit mit Cambridge Analytica beendet.